Kundgabe 6612. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.8.1956. Lasset den Geist in euch wirken. Dem Geist in euch dürfet ihr nicht wehren, so er sich äußern will. Ihr müsset immer bereit sein, ihn anzuhören. Ihr müsset oft in die Stille gehen und horchen, was er euch sagen will. Ihr müsset euch bewusst öffnen, denn er wird niemals zwingen oder überlaut durchzudringen suchen, sondern stets eure Bereitwilligkeit abwarten, dann aber euch Köstliches bieten. Der Geist in euch ist die Stimme meiner Liebe, die immer bereit ist, für euch zu tönen, die ständig mit euch reden möchte, aber nur dann zu euch reden kann, wenn auch ihr bereit seid, mich anzuhören. Und wenn ihr es euch ernstlich bedenket, welch große Gnade es ist, dass ihr mein Wort zu hören gewürdigt werdet, dann müsset ihr in tiefer Demut immer nur danken für dieses Gnadengeschenk und keine Gelegenheit versäumen, es in Empfang zu nehmen. Und je öfter ihr also euer Herz öffnet, desto klarer vernehmet ihr meine Stimme. Und ich kann euch unerschöpfliche Weisheiten vermitteln, die euch zutiefst beglücken. Und dann werdet ihr euch bald über alles Irdische erheben können. Ihr werdet alles betrachten lernen als eine schnell, vorübergehende, letzte Prüfung und Erprobung, der dann ein ewiges, ungetrübtes, geistiges Leben folgt. Es wird euch bald nichts mehr belasten, weil eure Seele sich mehr und mehr löset von der materiellen Welt und nur noch heimverlangt in ihr Vaterhaus. Nur mein Geist kann euch das vermitteln und nur euer geistiges Ohr kann es aufnehmen, aber ihr selbst könnet durch euren Willen euch so gestalten, dass ihr fähig werdet, meine Stimme zu vernehmen. Und niemals werden meine Gaben beschränkt, euch geboten. Das Maß aber bestimmet ihr selbst. Es ist dies nun einmal Gesetz, dass der freie Wille nicht übergangen wird, dass ihr selbst euch mir zuwenden müsset, wenn mein Strahl der Liebe euch treffen soll. Aber von mir aus findet keine Beschränkung statt. Nicht ich ziehe mich von euch zurück, sondern ihr selbst gebet den Anlass, wenn es euch scheint, als sei ich euch nicht gegenwärtig, weil sich sofort eine Wand zwischen uns schiebt, wenn euer Wille sich ein anderes Ziel sucht. Und diese Wand müsset ihr selbst auch wieder entfernen, und ihr werdet mich wiederfinden, weil ich niemals fern von euch war. Dass ihr euch aber in erheblichem Vorteil befindet, wenn euch meine Nähe ständig bewiesen wird durch die Entgegennahme meines Wortes, das braucht euch nicht gesagt zu werden, denn euer Seelenzustand wird es euch selbst beweisen. Ihr werdet einen inneren Frieden empfinden in meiner Nähe und voller Kraft sein, weil ihr diese direkt von mir empfanget. Lasset den Geist in euch oft zum Wort kommen, schaffet nur immer Gelegenheiten, dass er sich äußert. Also gebt euch des Öfteren der inneren Sammlung hin, schließet euch ab von dem Lärm der Welt und lauschet dem feinen Klingen in euch. Wollet, dass ich zu euch rede und höret mich an. Und ihr werdet wahrlich reich gesegnet durch das Erdenleben gehen und viel des Segens auch weiterleiten können. Denn alle brauchet ihr Kraft und Licht, die mein Geist jedem schenkt, der sich ihm öffnet. Amen.